Eine dringende Kundgebung für die Entspannung auf der koreanischen Halbinsel fand jüngst in der japanischen Hauptstadt Tokio statt. Daran nahm ein Teil der ehemalige stellvertretende Präsident des Oberhauses des Parlaments, der Vorsitzende des japanischen Komitees für die Unterstützung der selbstständigen und friedlichen Wiedervereinten Koreas und weitere Persönlichkeiten und die Massen in Japan. Auf dem Meeting gab es ein Referat und die Reden. Es wurde ein Aufruf angenommen, in dem man von der japanischen Regierung verlangte, sich um die Entspannung auf der koreanischen Halbinsel und Normalisierung der Japan-TVIAKA-Beziehungen zu bemühen. Man forderte auch, dass die USA mit der TVIAKA durch Dialog ein Friedensabkommen abschließen sollen.